Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 851 an Schiller. Hiebei übersende die verlangte Summe und die beiden ersten hogarthischen Lieferungen, die ich eben vorfinde. Dabei frage ich an, wie Sie es heute halten wollen. Wenn Sie abends nicht gern ausgehen, so könnten Sie ja früher kommen und vor Sonnenuntergang wieder zu Hause sein. Wollen Sie mir hierüber Ihren Entschluss wissen lassen, so bestelle ich Ehlers wegen einiger musikalischen Späße. Weimar am 25. April 1802. G.